auf Beschlüsse des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland vom 22. Dezember 2016 bis 4. Januar 2017. Ticketnummer 239646, Wahlkampfbudget, das ist ein Finanzantrag von der Moni, über 1000 Euro für die Koordination der Wahlkampforga. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 239673, Antrag auf Durchführung eines LPTs in Bielefeld. Der Antrag ist von der WAKO. Der Vorstand möge beschließen, parallel zur Aufstellungsversammlung am 4. und 5. März in Bielefeld auch einen Landesparteitag durchzuführen. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 239735. Das ist ein VKV-Antrag von den Solinger Piraten. Antragsteller ist Diana. Und die Solinger Piraten beantragen 120,14 € für die Bestellung im Piratenshop. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 239729, Antrag auf Moderatorenrechte. Der Antrag ist von Christoph. Und er hat nach Absprache und auf ausdrücklichen Wunsch unseres Moderatorenteams Moderationsrechte beantragt. Diesen Antrag haben wir gerne angenommen. Und mit Ticket 239210 und 239690 wurden zwei Mitglieder im Landesverband aufgenommen.